Ein deutsches Märchen. Das Feuerzeug. Vor langer Zeit lebte ein Soldat. Er war ein junger und charmanter Mann. Eines Tages kehrte er aus einem Krieg nach Hause zurück, dankbar, dass er am Leben war. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Der Soldat marschierte weiter. So ging er seines Weges mit dem Schwert an seiner Seite. Dann, plötzlich, sah er mitten auf der Straße eine furchteinflößende Hexe. Guten Abend, Soldat. Was für ein schönes Schwert und einen großen Rucksack du hast. Guten Abend. Das ist sehr nett von dir, alte Hexe. Die Lippe der Hexe zuckte und der Soldat zitterte. Er fürchtete sich vor ihrer hässlichen Gestalt. Du bist so ein echter Soldat mit deiner Tasche und deinem Schwert. Man könnte dich sogar für einen hohen Herrn halten. Sag mir, willst du so viel Geld haben? So viel Geld, wie du es nur tragen kannst? Ja, aber wie? Die Hexe lächelte und er verlor sein Misstrauen. Er merkte nicht, dass er sich besser Sorgen machen sollte. Sie deutete auf einen Baum am Waldrand und sagte zum Soldaten: Kannst du diesen Baum dort sehen? Im Innern ist er hohl und von oben kannst du hineinrutschen. Wenn du aber unten angelangst... Der Baum? Aber was mache ich in dem Baum? Ja, der Baum. Wenn du hineinsteigst, will ich dich an einem Seil halten. Ich ziehe dich wieder hoch, sobald du rufst. Denn im Innern des Baums ist Gold, glaube mir. Der Soldat zweifelte und verzog die Braue. Da ist Gold im Baum? Aber wie? Die Hexe fing an, alles zu erklären. Sobald du da drinnen bist, siehst du eine Halle. In der sind Lichter. Sie ist daher recht hell. Du findest drei Türen von links nach rechts. In den Schlössern werden Schlüssel sein. Und im ersten Raum, was wirst du sehen? Da ist eine große Truhe mitten auf dem Boden. Aber hüte dich vor dem Hund, der diese Truhe bewacht. Hund, sagst du? Der Soldat war jetzt neugierig. Der Hund hat sehr große Augen. Aber keine Sorge, ich habe eine Hilfe. Die Hexe zog eine blau karierte Schürze hervor. Das wird dich beschützen. Sie lächelte, als sie das sagte. Setz den Hund einfach darauf und er wird dir nichts tun. Nun fuhr die Hexe fort, ihren Plan zu erklären. Dass es Münzen aus Kupfer und Silber gebe im Überfluss. Aber hüte dich vor dem Hund, der dir auf den Fersen sein wird, denn seine Augen sind so groß wie Mühlräder. Sie fuhr fort, ihm zu sagen, dass die Schürze ihn schützen würde und dass er dann alle Münzen in seine Tasche packen könnte. Der Soldat war erfreut darüber und sagte: Das ist gar nicht so schlecht. Nein, wirklich nicht. Aber was soll ich dir geben? Ich bin sicher, du tust das nicht umsonst. Ich wünsche mir nur ein Feuerzeug. Meine Großmutter hat es vergessen, als sie das letzte Mal dort unten war. Dann binde das Seil um meinen Leib. Also band die Hexe ihn an das Seil. Und er stieg auf den Baum und drehte sich um. Im Stamm rutschte er hinunter und kam in eine Halle, hell von Laternen auf den Wänden an jeder Seite. Er ging auf die kleinste Tür zu, öffnete sie und sah den Hund, der auf einer Truhe saß. Du bist aber ein hübscher Kerl. Der Soldat hob den Hund an und legte ihn auf die Schürze. Der Hund schlief ein und rührte sich nicht. Das war einfach. Der Soldat sah sich um. Nachdem er die Münzen in seine Tasche gestopft hatte, ging er in den nächsten Raum, um sich umzusehen. genau wie die Hexe sagte, gab es dort einen Hund mit großen Augen. Die Augen waren so groß, dass der Soldat erschrak. Er nahm auch diesen Hund und legte ihn auf die Schürze. Doch als er die Truhe öffnete, wollte er mehr. Der Soldat fand nun die ganzen Silbermünzen in der Truhe. Jetzt wollte er seine Kupfermünzen nicht mehr haben. Silber ist besser als Kupfer. Der Soldat leerte seine mit Kupfer gefüllte Tasche, um sie mit dem gerade entdeckten Silber zu füllen. Der dritte Hund war noch größer als all die anderen, mit so großen Augen, dass er sich fürchtete. Er nahm den Hund und setzte ihn wieder auf die Schürze. Er öffnete die Truhe und traute zuerst seinen Augen nicht. Gold? Gold! Da war alles voller Gold. Also leerte er das Silber aus seiner Tasche. Er füllte seine Tasche mit seinen neuen Goldmünzen. Zieh mich hoch! Die Hexe zog ihn hoch. In einer Hand hielt er das Feuerzeug. Als er oben ankam, versuchte sie es ihm zu entreißen. Wozu brauchst du das alte Feuerzeug? Das geht dich nichts an! Sag es mir, denn sonst... Auf Nimmerwiedersehen, alte Hexe! Der Soldat ging an diesem Tag in die Stadt. Er mietete die beste Wohnung, aß das beste Essen, hatte alles nach seinem Geschmack. Jetzt war der Soldat ein feiner Herr geworden. Die Leute erzählten ihm alles über die Stadt, von ihrem König und was für eine bezaubernde Prinzessin dessen Tochter war. Kann ich sie besuchen gehen? Oh nein, das kannst du nicht. Der König erlaubte niemanden, sie zu sehen. Sie lebte in einem großen Schloss aus Kupfer. Warum? Der König hatte einen Traum, dass sie einen Soldaten heiratete. Und das gefiel ihm ganz und gar nicht. Ich verstehe nicht, warum es kein Soldat sein soll. Der Soldat war wohlhabend wegen des Schatzes, den er gefunden hatte. Aber er gab sein Geld aus, ohne Neues zu verdienen. Und wegen seiner übermäßigen Ausgaben hatte er bald nur noch ein paar Münzen übrig. Er musste auf einen einfachen Dachboden ziehen. Er setzte sich auf einen Schemel und begann, seine Stiefel zu nähen. Es war dunkel dort und er war nun so arm, dass er sich noch nicht einmal eine Kerze leisten konnte. Halte ich sicher nicht lange aus. Aber dann erinnerte er sich an das Feuerzeug. Es gab noch ein wenig Holz im Ofen, das er anzünden konnte. Ich kann Feuer machen und so die Nacht überleben. Also nahm er das Feuerzeug und versuchte, Funken zu schlagen. Plötzlich erschien ein Hund. Der Hund mit seinen großen Augen schaute ihn an. Was befiehlt mein Meister? Er schaute ihn weiter an. Ich verstehe nicht. Was sagst du? Ich stehe zu Diensten. Ich kann alles für dich tun. Was ich mir wünsche? Wirklich alles? Der Soldat war erstaunt. Er dachte kurz nach und sagte fröhlich: Geh, Hund, und hol mir Geld. Der Hund verschwand und als er zurückkam, befand sich in seinem Maul ein Beutel mit Münzen. Und so konnte der Soldat in sein altes Leben zurück, mit Diamanten und Gold. Aber er war einsam und wollte eine Frau. Ich weiß, es ist mitten in der Nacht. Aber ich möchte die Prinzessin sehen. Sie soll so schön sein. Und bevor der Soldat überhaupt blinzeln konnte, war der Hund schon wieder zurück. Auf dem Boden lag schlafend die Prinzessin. Und der Soldat war sehr glücklich. Am nächsten Tag, als die Prinzessin wieder erwachte, sagte sie, sie hätte einen Traum gehabt. Welche Art von Traum? Da waren ein Hund und ein Soldat, so scheint. Und während ich schlief, küsste er mich. Nur ein Traum und sonst nichts. Der König runzelte besorgt die Stirn. Dann befahl er einem Dienstmädchen, über seine Tochter zu wachen und zu schauen, ob es wirklich nur ein Traum war. Der Soldat hatte großes Verlangen, die Prinzessin wiederzusehen. Er befahl seinem Hund, sie erneut zu bringen. In Windeseile schnappte sich der Hund die Prinzessin. Aber er wusste nicht, dass das Zimmermädchen alles beobachtet hatte. Sie zog sich schnell die Schuhe an, verfolgte sie bis zum Haus in der Stadt. Jetzt, wo ich weiß, dass dies nicht nur ein Traum ist, werde ich alles tun, um diesen Plan zu vereiteln. Ich werde ein Kreidekreuz an die Tür zeichnen. Das Zimmermädchen machte ein Kreuz an der Tür des Hauses und ging zurück, um den König zu berichten. Aber als der Hund ihren schlauen Plan sah, malte er Kreuze an jede Tür der Stadt. Das war sein Plan. Früh am nächsten Morgen kamen der König und die Königin, der halbe Hofstaat und alle Offiziere, um zu sehen, wo die Prinzessin gewesen war. Ist es dort? Dort in diesem Gasthaus? Nein, es ist da drüben, mein lieber Ehemann. Da waren so viele Kreuze an allen Türen, dass die Soldaten und Wachen ganz verwirrt waren und durcheinander riefen. Aber der König war klug und hatte seiner Tochter ein Säcklein mit Korn in das Kleid nähen lassen. Das Korn rieselte heraus und zeigte, wo sie war. Da ist sie. Die Königin zeigte auf das Haus und die Wachen traten ein. Sie verhafteten den Soldaten, bevor er sich verstecken konnte. Für seine Taten wurde er zum Tode verurteilt. Aber bevor er gerichtet werden sollte, sprach er: Es ist Brauch, einem Sünder einen letzten Wunsch zu erfüllen. Ich hätte gerne ein Feuer. Das wollte der König ihm nicht abschlagen. Und so nahm der Soldat sein Feuerzeug und schlug einige Funken. Der Hund erschien und der Henker lief davon. Der Soldat war erleichtert und er wusste auch warum. Ich wusste, dass du kommst. Man sagt ja, der Hund sei der beste Freund des Menschen. Der Hund bellte das Gericht an und alle liefen fort. Der König und die Königin versuchten das auch, aber der Hund stellte sich ihnen in den Weg. Du bist ein böser Zauberer, was? Was ist das für ein Hund? Majestät, bitte hören Sie mich an. Ich bin kein böser Mensch. Ich bin nur sehr verliebt in Ihre Tochter. Ich benutzte das Feuerzeug, um ihr nah zu sein, aber ich wollte ihr nicht schaden. Ein Feuerzeug? Ja, Eure Majestät. Eine alte Hexe wollte es haben, aber sie hätte es für böse Dinge genutzt. Ich habe sie besiegt und das Feuerzeug an mich genommen. Versprichst du, meine Tochter, auch ohne die Hilfe des Feuerzeugs glücklich zu machen? Der König und die Königin sahen echte Liebe in seinen Augen. Die Prinzessin sah, dass der Soldat ein ganzer Kerl war. Sie war beeindruckt von seiner Tapferkeit. Versprichst du, meine Tochter, auch ohne die Hilfe des Feuerzeugs glücklich zu machen? Ich werde ihr Feuerzeug sein. Ich werde hart arbeiten und ihr jeden Wunsch erfüllen. Und dieses Feuerzeug will ich gleich zerstören. Und so wurde der Soldat zum Herrscher und lebte glücklich mit seiner Frau und den Zauberhunden. Das Ende.